nur Liebe, hab mich entschieden für dich. Mädchen gibt es viele und die Wahl ist schwer und mein Herz hat keine Ruhe. Alle oder keine, ich lief hin und her, aber dann kamst du. Liebelei, Liebelei oder Liebe, das war die Frage für mich. Was auch sei, für uns zwei gibt's nur Liebe, hab ich entschieden für dich. Manche sind verschwiegen, kühl und reserviert, andere lächeln einem zu. Als ich überlegte, was mir imponiert, gerade da kamst du. Liebelei, Liebelei oder Liebe, das war die Frage für mich. Was auch sei, für uns zwei gibt's nur Liebe, hab ich entschieden für dich. Jeder Mann trifft einmal seine große Wahl, alle anderen sind tabu. Solltest du mir sagen, wähle heute nochmal, wüsst ich, was ich tu. Liebelei, Liebelei oder Liebe, gar keine Frage für mich. Was auch sei, für uns zwei gibt's nur Liebe, hab mich entschieden für dich. Cheated.